Erster bricht ein Dieb nachts ein und stirbt? Dann ist der Hausherr nicht schuldig. Zweiter scheint die Sonne schon? Dann ist der Hausherr schuldig. Der Dieb bezahlt alles. Man verkauft ihn als Sklaven, wenn er kein Geld hat. Dritter, ist das Tier noch am Leben? Dann gibt der Dieb zwei Tiere zurück. Vierter, frisst ein Tier auf einem fremden Acker? Der Besitzer bezahlt mit seinem besten Ertrag. Fünfter, verursacht jemand ein Feuer? Er bezahlt den ganzen Schaden am Getreide. Sechster, stiehlt ein Dieb Geld aus einem Haus? Er bezahlt das Doppelte zurück. Siebter, findet man den Dieb nicht? Der Hausherr schwört vor Gott, ich bin unschuldig. Achter, gibt es Streit um Eigentum? Beide Personen gehen vor Gott. Der Schuldige zahlt das Doppelte. Neunter, ein Mann passt auf ein Tier auf. Das Tier stirbt oder verschwindet ohne Zeugen. Zehnter, der Mann schwört bei Gott, ich habe das Tier nicht genommen. Der Besitzer glaubt ihm. Elfter, hat jemand das Tier beim Wächter gestohlen? Dann bezahlt der Wächter den Besitzer. Zwölfter, tötet ein wildes Tier das Tier? Der Wächter zeigt den Beweis. Er bezahlt nichts. Dreizehnter, leiht jemand ein Tier aus und es stirbt? Der Besitzer ist nicht dabei. Der Mann bezahlt es. Vierzehnter, ist der Besitzer dabei? Dann bezahlt der Mann nichts. Ein Arbeiter zahlt mit seinem Lohn. Fünfzehnter, schläft ein Mann mit einer jungen Frau? Er bezahlt Geld und heiratet sie. Sechzehnter, sagt der Vater nein? Der Mann bezahlt trotzdem das Geld für die Frau. Siebzehnter, eine Zauberin darf nicht leben. Achtzehnter, wer Sex mit einem Tier hat, stirbt. Neunzehnter, Gott bestraft jeden, der anderen Göttern opfert. Man dient nur Gott. Zwanzigster, behandelt Fremde gut. Ihr wart selbst Fremde in Ägypten. 21. quält keine Witwen oder Waisen. 22. wenn sie zu mir rufen, höre ich sie. 23. ich werde zornig sein. Ich töte euch mit dem Schwert. Eure Frauen werden Witwen. 24. leiht ihr einem armen Menschen Geld? Verlangt keine Zinsen von ihm. 25. nehmt ihr einen Mantel als Pfand? Gebt ihn vor dem Abend zurück. 26. Der Mantel ist seine einzige Decke. Ich höre ihn, denn ich bin gütig. 27. Beleidigt Gott nicht. Flucht nicht über die Anführer eures Volkes. 28. Gebt mir eure Ernte und euren Wein. Gebt mir eure ersten Söhne. 29. Das gilt auch für eure Tiere. Das Tier bleibt 7 Tage bei der Mutter. Am 8. Tag gebt ihr es mir. 30. Ihr seid mein besonderes Volk. Esst kein Fleisch von getöteten Tieren. Werft es den Hunden vor.